Herzlich willkommen zur Meditation rund um das Kiefergelenk. Hier geht es um eine Entspannungsübung für alle Symptome rund um das Kiefergelenk. Dazu gehören Kopfschmerzen, Migräne, Nackenverspannungen, Kiefergelenksknacken, Knirschen und Pressen oder auch eine Verhärtung der Muskulatur am Unterkieferwinkel oder einfach nur ein komisches Gefühl beim Öffnen und Schließen des Mundes. Bevor wir loslegen mit der eigentlichen Meditation, die ja letztendlich dazu führen soll, dass du entspannst. Und Entspannung ist immer der Modus, also der entspannte Modus ist immer der Modus, in dem unsere Selbstheilungskräfte aktiv werden können, der sogenannte parasympathische Modus. Dazu gibt es zahlreiche Studien. Dr. Lisa Rankin hat darüber auch ein Buch geschrieben. Und wenn wir sozusagen im Entspannungsmodus sind, entspannen eben unter anderem unsere Muskeln. Das ist wichtig, gerade eben die Muskeln rund um das Kiefergelenk, dass die entspannen, aber auch, dass die Selbstheilungskräfte aktiv werden können. Bevor wir loslegen, machen wir einige vorbereitende Übungen und dann geht es in die tatsächliche Meditation. Los geht's. Die erste Übung ist folgende, und zwar werden wir mit der Zungenspitze unsere Zahnflächen umfahren. Wir beginnen links oben hinten an der Außenfläche und fahren mit der Zungenspitze über die Außenfläche aller anderen Zähne im Oberkiefer bis zur rechten Seite am hinteren Backenzahn außen. Dann geht die Zungenspitze an die Innenfläche der Oberkieferzähne, also von rechts hinten innen, über die Schneidezähne innen zu dem hintersten Backenzahn oben von innen. Nun geht es weiter im Unterkiefer. Du umfährst zunächst die Außenflächen der Unterkieferzähne von links hinten bis nach rechts hinten außen. Dann geht es an der Innenseite weiter von rechts hinten innen nach links hinten innen. Dann möchte ich gerne, dass du dreimal ganz bewusst schluckst. Die nächste Übung ist folgende. Du stellst dir vor, du würdest in eine saure Zitrone beißen und dabei ziehen sich alle Muskeln in deinem Gesicht zusammen. Und zwar jetzt. Und wieder loslassen. Und jetzt noch einmal in die saure Zitrone hineinbeißen. Alles zieht sich zusammen und loslassen. Und jetzt drei tiefe Atemzüge. Und dabei bitte ich dich jetzt, die Zungenspitze an die hintere Fläche deiner Oberkieferzähne oder Schneidezähne zu legen. Also die Zungenspitze direkt hinter die Innenflächen der Oberkieferschneidezähne. Und fühle, ob du so eine entspannte Haltung einnehmen kannst. Der Unterkiefer fällt leicht nach unten. Die Zähne sind nicht aufeinander, sondern haben einen Abstand zueinander und die Zungenspitze liegt oben an den Hinterzähnen, hintere Flächen der Oberkieferzähne. Manche Menschen finden das unangenehm, deshalb teste das bitte jetzt aus. Für alle die der Oberkiefer zu unangenehm wäre als Position für die Zungenspitze, die probieren bitte die Unterkiefer-Frontzahn-Hinterfläche aus als Position für die Zungenspitze. Jetzt ist wichtig, dass ihr das Gefühl habt, ganz entspannt so für eine Weile sitzen zu können. Und wenn ihr eure Position gefunden habt, dann geht es jetzt los mit der Meditation. Und ich möchte, bevor es losgeht, dass du, dass ihr den schönsten Moment in deinem, in eurem Leben anschaut und fühlt, wo ihr ein wohliges Gefühl bekommt. Bei den meisten ist es so, dass in der Herzregion ein warmes Gefühl entsteht, sobald sie an die schönste Situation in ihrem Leben denken. Und wenn dieses Gefühl bei dir jetzt nicht entsteht, keine Sorge, es ist nicht zwingend notwendig, aber wenn du es generieren kannst, dieses Gefühl, dann versuche es festzuhalten. Versuche einfach, dich in diesem Gefühl erstmal zu baden. Und dann bitte ich dich jetzt, tief zu atmen, und zwar durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und das kann ruhig laut und geräuschvoll sein. Und wieder einatmen und aus. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Und nun bitte ich dich, mit deinem Bewusstsein in deine Kiefergelenksregion zu gehen. Mach eine kleine Reise an den Ort deines Kiefergelenks. Und auch wenn du keine anatomischen Vorkenntnisse hast, ist es überhaupt nicht wichtig zu wissen, wo genau das Kiefergelenk liegt. Wichtig ist, dass du für dich den Ort aufsuchst, der für dich der des Kiefergelenks ist. Und gehe dort mit deiner gesamten Aufmerksamkeit hinein. Und nun bitte ich dich, deinen Atem dorthin fließen zu lassen. Genau an die Stelle, die du für dich als den Ort des Kiefergelenks empfindest. Und atme ein und wieder aus. Atme in deinem Rhythmus, aber atme in das Kiefergelenk hinein. Damit bringst du den Energiefluss in Bewegung. Die Durchblutung wird an diesem Ort gesteigert. Und das ist wichtig, damit alle Nährstoffe dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Durch deinen Atem bewegst du Sauerstoff in die Region. Du aktivierst den Lymphfluss in dieser Region. Und dadurch können alte Schlackenstoffe abtransportiert werden. Es kommt Bewegung in diese Region. Und atme ganz bewusst in dein Kiefergelenk. In deinem Rhythmus. Finde deinen Rhythmus, damit es sich leicht und fließend anfühlt. Du kannst, wenn du möchtest, dir auch vorstellen, wie du am Meer sitzt und die Wellen kommen und gehen. Und wie diese Wellen dein Kiefergelenk umspülen und jedes Mal, wenn sie kommen, bringen sie Nährstoffe und Sauerstoff. Und wenn sie gehen, transportieren sie das Alte, das Abgelagerte und Verkrustete mit sich. Das können Schlackenstoffe sein. Das können aber auch alte Erinnerungen sein, die dort gespeichert sind. Und lass sie einfach fließen. So wie jetzt auch die Tränen fließen können, wie Emotionen herangespült werden und wieder wegtransportiert werden. Lass alles zu und schau es dir an. Schau dir an, wenn Bilder kommen, lass sie einfach zu. Und versuche nicht zu bewerten. Schau sie nur an und nimm wahr. Nimm wahr, wie es sich anfühlt. Wie es sich anfühlt im Kiefergelenk, ob es warm wird, ob es kribbelt, ob ein leichter Druck entsteht, ein Wirbel. All das nimm einfach nur wahr und nimm es an. Nimm an, was kommt. Nimm an, wenn Tränen fließen. Nimm an, wenn Emotionen hochkommen. Und lass zu, dass all das auch gehen darf, was du all die Zeit festgehalten hast, krampfhaft in deinem Kiefergelenk festgehalten hast. Lass es einfach los und stell dir vor, wie es mit den Wellen weggetragen wird. Mit jeder neuen Welle kommt Neues, Frisches. Und mit jeder Welle, die geht, werden alte, verbrauchte Emotionen, Schlackenstoffe wegtransportiert. Lass es zu. Lass den Fluss zu. Es darf sein. Und versuche es nicht zu bewerten, sondern fühle einfach nur. Fühle. Es darf sich gut anfühlen. Es darf sich aber auch traurig anfühlen. Du darfst trauern. Es ist gut, wenn du es loslassen kannst. Das Neue darf kommen und das Alte darf gehen. Das ist der Fluss des Lebens. So wie unser Kiefergelenk das Alte und das Neue verbindet, so darf alles dort sein. Und bei allem, was geht, schau darauf mit Dankbarkeit, auch wenn es sich schwer anfühlt und traurig und vielleicht auch unangenehme Gefühle auslöst. Lass es gehen in Dankbarkeit, in Frieden. Denn alles, was ist und alles, was war, hat seinen Sinn für uns, für unser Leben. Und deshalb ist alles gut. Alles darf sein. Aber um für Neues Platz zu schaffen, muss man auch Altes gehen lassen. Und das darfst du jetzt tun. Atme tief in dein Kiefergelenk hinein. Und stell dir vor, wie mit jedem Einatemzug das Neue kommt. Und mit jedem Ausatmen das Alte gehen darf. Und verneige dich vor dem, was geht, und bedanke dich, dass es da war. Und empfange das Neue mit einem strahlenden Lächeln und freue dich, dass es kommt. Aber auch das, was jetzt als Neues kommt, darf irgendwann gehen. So entsteht der Fluss, ein Kommen und ein Gehen, ein Kommen und ein Gehen. Und jetzt bitte ich dich noch einmal dahin zu spüren, wo du den schönsten Moment in deinem Leben gespürt hast. Und atme dort hinein, dreimal. Tief einatmen und wieder ausatmen und wieder einatmen und wieder ausatmen und ein letztes Mal einatmen und ausatmen. Und nun zähle ich von 3 rückwärts nach 1. Und dann machst du einfach die Augen auf, reckst dich und streckst dich und kommst wieder an im Hier und Jetzt. Los geht's. 3, 2, 1 und herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Rüttel und schüttel dich. Und spüre dich und fühle in deinen Kiefer und nimm wahr, wie es sich anfühlt. Und vielleicht fühlst du jetzt schon eine deutliche Entspannung. Und wenn es dir gut getan hat, dann darfst du diese Meditation so oft, wie du möchtest, wiederholen. Du darfst sie auch vor dem Schlafengehen durchführen. Du kannst sie auch im Liegen durchführen, wenn es für dich bequem genug ist. Du darfst auch bei dieser Meditation einschlafen. Sie wirkt trotzdem. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat gut getan. Und nun werde ich dich verabschieden und dir alles Gute wünschen. Tschüss.